Aus Anlass des Flugfestivals für Völkerfreundschaft Wonsan 2016, das in der kulturellen Hafenstadt Wonsan der DVRK stattfinden wird, veröffentlichte das staatliche Amt für Briefmarkenemission einen neuen zusammengestellten Briefmarkenbogen. Im Hintergrund des Bogens wurde der Flugplatz Kalmar, Festivalsort, dargestellt. Im oberen Teil des Bogens sind die Schriften „Das internationale Flugfestival für Völkerfreundschaft Wonsan 2016 und das Emblem des Festivals zu sehen. Im zusammengestellten Bogen gibt es die Briefmarken über Jagdflugzeuge, Überfallsflugzeuge, Hubschrauber und Modellflugzeug mit Funksteuerung für dieses Festival.